Die Legenden vom irdischen Paradies rühren von dieser verlorenen polaren Welt her, von jenem Kontinent der Mitte, Midgard, Paradesha, das höchste Land, Meru, der Berg der Offenbarung des verschwundenen Hyperborea. Im ersten Teil dieses Werkes sahen wir, dass die Genesis ein Buch war, welches die Chaldäer in Ur bewahrten und das in die Hände der Juden gelangte, die es zum eigenen Vorteil verfälschten und zu ihrer geschickt dargestellten nationalen Geschichte machten. Man soll sich darin auf jenen fernen, verschwundenen Kontinent Paradesha bezogen haben. Doch alles wurde verändert und vom Judentum wie dem Christentum falsch ausgelegt. Aber es ist doch möglich gewesen, etwas von Hyperborea zu erfahren, dank der Griechen und ihrer Mythologie. Mit noch größerer Reinheit in der Erinnerung der nordischen Sagen, im hindu-arischen Esoterismus und dem Germanentum der Ursprünge. Diese Dokumente zu deuten, war die Aufgabe des esoterischen Hitlerismus, der eingeweihten SS und des Ahnenerbes. Die große Verschwörung hatte als hauptsächlichstes Ziel, den Ausgangspunkt zu verändern, das ursprüngliche Zentrum Paradesha irgendwo unterzubringen, nur nicht im polaren Norden. So kam es, dass man von einem irdischen Paradies in einer der afrikanischen Wüsten sprach und dann versicherte man uns, dass das Licht aus dem Osten kam. Während doch das Licht vom Pol kommt, von der schwarzen Sonne der polaren Mitternacht. Selbst der Garten der Hesperiden war niemals woanders als nur im großen Norden. Hesperus, Hesper, der Bruder von Atlas, Hesperiden, Vesper, Vesperal, der polare Stern, der Abendstern. Die Insula Pomonum, Insel der Baumfrüchte, der goldenen Äpfel und auch Avalon existierten nur in Hyperborea. Dorthin ging Herakles, Herkules, um sie zu suchen. Dorthin ging auch Jason in Begleitung von Castor und Pollux, dem Pol, um das goldene Vlies zu finden. In Hyperborea erwartete ihn die Walküre Medea, die Schildfrau, die Jungfrau mit dem Sonnenschild, die Jungfrau der schwarzen Sonne. Und auf einem Ast einer Steineiche in Dodona, weil die Steineiche Dona heißt, findet er das goldene Vlies wieder, im goldenen Zeitalter. Ebenso das verschlüsselte Geheimnis des Troba-Glus, das heißt die Runen Wotans auf dem Baume Yggdrasil des Schreckens. Der Rabe Hugin und Munin hat es ihm überreicht. Trova kommt vom Provenzalen Trobere und von Trovare, finden. Genau darauf bezog sich die Genesis in ihrem Ursprung, bevor sie korrigiert und verfälscht wurde in ihrem tiefsten Sinn. Dort im Paradies, in Paradesha, auf dem Berg der Offenbarung Meru, gab es einen Baum mit goldenen Äpfeln, Besitzer des Wissens vom Guten und Bösen, der Baum, der fähig war, die Unsterblichkeit zu geben und die Helden zu Götter, ja mehr noch als Götter zu machen. Zu Jason, Herakles, Herkules, die auf der Suche ihrer verlorenen Vollkommenheit, ihrer Ella, ihrer Medea, Leucippe, Aloine, Lilith waren. Mit einem Wort, der Walküre, die es den Helden Wotans in Valhalla ermöglichen würde, den Gral wiederzugewinnen, die verlorene Krone Luzifers. Die Weisheit der Venus, des Morgensterns, des Doppelsterns, der auch der Abendstern ist. Vouvre. Wir können uns vorstellen, dass die Teilung des orphischen Eies von El-Ella und El-Ael sich im ersten Hyperborea vollziehen würde. Es ist auch ein inneres Ereignis, Sat-O-No, Wotan, geteilt, gekreuzigt am Baume des Schreckens, an der Yggdrasil, an der Irminsul. Dies alles wird sich immer viel besser in der Runensprache ausdrücken lassen. Das Ei, das sich in zwei und drei teilt. Die griechische Legende erzählt uns, dass in Hyperborea, in Atlant, Poseidon Atlas die Säule stützte, welche in den polaren Fixstern eindringend Verbindung mit dem anderen Himmel hatte. Apollo bewahrte das auf Tafeln aus Oreikalkos geschriebene Gesetz. Danach wird Herkules sie ablösen. Die Säulen des Herkules sind schon zwei, Urin und Thumin oder Hugin und Munin. und befinden sich an keinem anderen Ort als nur im involutionierten Hyperborea in der polaren Region. Was diese Säule wirklich war, kann man nur durch den wahren Namen des hyperboreischen Gottes Sida erahnen, der in den nordischen Sagen erscheint, er, ihr, das heißt Macht. So war die Säule eine Macht, die die Hyperboreer, die Divyas, die Sidas, besaßen und die sie durch die Vermischung mit den Töchtern der Menschen verloren. Mit dieser Macht war es ihnen gegeben, das Eingangsfenster, die Ausgangstür im Stern offen und die Verbindung mit dem ersten Hyperborea aufrechtzuerhalten. Es war Vril, eine Art Blitz, der von der Stirn aus geschleudert wurde und der zu einer reinen Verborgenheit in den Schleim- und Zapfdrüsen vermindert wurde, die im Kali-Yuga verkalkten. Der Paradiesbaum des Wissens vom Guten und Bösen ist eine schlechte Wiedergabe dessen, was uns die Griechen und die Edda erzählen. Was ist dieser Baum anderes als eine Umpolung des germanischen Waldes in schon sehr involutionierten Zeiten, der Erinnerung einer am Pol verlorenen Macht des Wissens in dem Land der Mitte, in Midgard, in Arianem Vaejo? Die Säule selbst ist schon ein Zeichen des Verfalls, materialisierte Symbolik einer aufgelösten geistigen Macht, des grünen Strahls, des Vril, untergetaucht in den Wassern der Nordsee, wie das Oreikalkos und der Bernstein. Der Baum, die Donaueiche, heißt auch Irminsul. Manchmal ist es eine Esche. Man kann feststellen, dass der Name die Wurzel Ir enthält, die des Gottes der Macht, von jener Kraft, die mit dem anderen Himmel verband. Daher symbolisiert sie die Energie des Vril. Der Stamm ist die polare Säule, die ihrerseits die Wirbelsäule des Siddha ist. Seine Krone ist der Kopf und die Früchte, die goldenen Äpfel des Gartens der Hesperiden, sind die Chakras, die Mittelpunkte der Machtweisheiten und des verschiedenen Bewusstseins, die beim Aufwachen sich anpassend uns wieder in Götter verwandeln.